da ruft wieder irgend so ein Typ an, Alter. Wollt ihr mich verarschen, oder? Ja, Eckbert hier. Und? Hallo? Und? Was ist los? Da? Kannst du mich bitte vom Bahnhof abholen? Wie das dieser Maul? Digga! Was ist denn los? Digga, muss. Bitte. Ruf doch Dings an, irgendjemand anders. Sag, Serkan, bitte, er soll vorbeikommen. Oh, Digga, ich bin gerade am Spielen, Mann. Bitte, ich kann nicht mehr. Hast du nicht Fresse bekommen? Ich kann nicht mehr, bitte. Was haben die denn hast gemacht? Hast du nicht Fresse bekommen? Ja, bitte komm, bitte. Was haben die denn gemacht? Ich hab's geschlagen, Mann. Wie geschlagen? Geschlagen, Alter. Was hast du denn gemacht? Ich bin nur vorbeigegangen. Da hat er gesagt, scheiß auf, Alter. Und dann? Da hat er gesagt, fick deine Mutter. Oh, ja, siehst du? Hab ich zusammengeschlagen, bitte komm ich ab, und ich kann nicht mehr. Digga. Ja? Komm, bitte. Digga, geht nicht. Keine Zeit jetzt, Mann. Ich komme in einer Stunde oder so, ja? Wir sind gerade in der Mission, wir haben einen Auftrag. Ich dachte mal, du bist mein Kollege, aber jetzt. Okay. Digga. Ja, okay, so ist in Ordnung. Spinne halt.